Menschen mieten. Hallo, lieber Leser. In diesem Kapitel schreibt nicht Annette Dovideit. Mein Name ist Stefan Kaupisch. Ich bin freiberuflicher Autor und man kann mich über ein Internetportal für Aufträge wie diesen hier buchen. Die Autorin dieses Buches fand offenbar, es sei eine gute Idee. Sie recherchiere zum Abrutschen der Mittelschicht und in diesem Zusammenhang auch über solche Berufe wie ihren und meinen. Autoren, PR-Agenten, Journalisten, Werbetexter. Es gehe darum, erklärte sie mir, wie auch in unserer Branche immer schlechter bezahlt werde und wir zunehmend schlechter abgesichert seien, weil sich viele von uns heute von einem Auftrag aus dem Internet zum nächsten hangeln, dabei unter Umständen mit Menschen auf der ganzen Welt konkurrieren, uns gegenseitig im Preis unterbieten müssen. Sie sagte, um diese Problematik eindrucksvoll darzustellen, wolle sie konsequenterweise einen Autor engagieren, der ihr für kleines Geld das Buchkapitel zu diesem Thema schreiben würde. Und damit eben genau einen dieser Aufträge abarbeiten sollte, um die es hier geht. Metaebene sozusagen. Sie hat mich über eine Jobanzeige auf einem solchen Portal gefunden. Upwork heißt es. Sie hat mir am Telefon ihre Idee erzählt und mir dafür 300 Euro angeboten. Absichtlich wenig, sagte sie. Ich habe 15 Stunden an diesen Buchseiten geschrieben, die Sie gerade lesen. Das macht 20 Euro brutto Stundenlohn. Das mag nicht schlecht klingen, aber bedenken Sie, davon muss ich Steuern bezahlen, mich sozial versichern und dann ist es ja auch noch nur ein einmaliger Auftrag. Nun soll ich also erzählen, wie ich dazu gekommen bin, meine Arbeitskraft über solche Internetportale zu verkaufen und wie es sich damit leben lässt. Ich arbeite seit über 15 Jahren als freier Autor und habe das ökonomische System, in dem sich Freelancer bewegen, von den verschiedensten Seiten kennengelernt. Im Gegensatz zu den meisten freien Autoren oder Journalisten, die den Weg in die Redaktionen der Verlage fanden, komme ich nicht aus dem Fach. Ich habe nie Journalismus studiert. Schreiben war für mich nie ein Berufsziel. Man kann sagen, ich bin reingerutscht. Es fing an mit einem kleinen Magazin, für das ich als Schüler in Leipzig schrieb. Geld gab es dafür nicht, aber wir konnten machen, was wir wollten. Und es gab immerhin freien Eintritt zu den Konzerten, über die ich schrieb. Später, nach dem Zivildienst, gründete der Bruder eines Freundes ein Start-up, ein Modeunternehmen. Er engagierte mich als freiberuflichen Autor für den Content-Bereich, das hieß, Begleittexte für die auf der Webseite beschriebenen Artikel schreiben. Farben, Schnitte, Muster, Größen und saisonale Eigenheiten. 100 bis 150 Wörter pro Text, dafür gab es pauschal 2,30 Euro. Das war nicht viel, aber plötzlich fühlte ich mich wie ein semiprofessioneller Autor. Dann zog ich nach Berlin, wo ich Rechtswissenschaften studierte. Ich begann intensiver auf Freelance-Plattformen und für Content-Agenturen im Internet zu arbeiten. Es gibt im Grunde genommen zwei Modelle für diese Plattformen, für freie Autoren und Journalisten. Auf den einen kreieren wir Autoren unsere eigenen Profile, stellen uns vor und nennen Preise, zu denen man uns buchen kann. Auf den anderen bieten Firmen Aufträge an, um die sich die Autoren in einem Bewerbungssystem bewerben können. Dieses System besteht meist aus einem Deutschtest im Multiple-Choice-Verfahren und aus einer Textprobe. Je nach Abschneiden bekommt der Autor eine Bewertung, wie die Sternekategorien von Hotels. In welche Kategorie man einsortiert wird, ist extrem wichtig. Davon hängt es ab, wie viel Cent pro Wort wir verdienen. Ich selbst begann in der Kategorie 4 von 5, das hieß 2,5 Cent pro Wort. Um auf einen Bruttostundenlohn von 15 Euro zu kommen, musste ich also 600 Wörter pro Stunde schreiben, was etwa einer DIN A4-Seite entsprach. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich ziemlich viele Buchstaben pro Tag in die Tastatur hackte. Und es gab organisatorische Probleme. Viele Textaufträge waren weit kürzer. Es ging um Einleitungen für Texte, manchmal Produktbeschreibungen. Um auf einen ordentlichen Stundenlohn zu kommen, musste ich oft mehrere Aufträge in einer Stunde annehmen, also ständig zwischen den Themen und Textbriefings springen. Wenn ich Glück hatte, bekam ich mehrere Aufträge von einem Kunden, die sich von der Struktur her ähnelten. Dann konnte ich deutlich schneller arbeiten und kam auf vergleichsweise hohe Stundenlöhne. Um konstant Geld verdienen zu können, reichte es aber nicht, nur für eine Agentur aktiv zu sein. Andere Autoren konkurrierten mit mir um ausgeschriebene Textaufträge. Je nach Wirtschaftslage boten manche Content-Agenturen wochenlang kaum oder keine neuen Aufträge an. Also steckte ich irgendwann meine Fühler nach deutschsprachigen Content-Agenturen im Ausland aus, die mir zusätzliche Aufträge boten. Das lohnt sich aber eigentlich kaum. Ist ein Auftrag für $50 ausgeschrieben, muss man rechnen. Davon gehen Vermittlungsgebühren, Umsatzsteuer, Wechsel- und Auszahlungsgebühren ab. Bei heftigen Auftragsflauten schrieb ich also Kunden direkt an und fragte nach offenen Aufträgen. Eigentlich ist das bei vielen Content-Plattformen ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aber manchmal lohnte es sich. Weil die Vermittlungsgebühr entfiel, kam ich auf höhere Stundenlöhne. Insgesamt schrieb ich gut 5 Jahre für diverse Content-Agenturen und wurde zu einer regelrechten Schreibmaschine. Allein für eine Agentur verfasste ich in diesem Zeitraum 1513 Texte. Und ich lernte ständig dazu. Zum Beispiel den Kunden nicht zu viele Projekte zuzusagen. Kaum etwas ist schlimmer, als sich zu übernehmen und dann Deadlines um Tage zu verpassen. Viele Anfänger machen diesen Fehler und werden deshalb von Kunden schlecht bewertet und nicht wieder beauftragt. Warum habe ich mich eigentlich auf diese Arbeitsweise eingelassen? Ich bin ein Mensch, der sich nie lange mit einem Thema beschäftigen wollte. Also schien es zu meinem Lebensstil zu passen, solche kurz laufenden Aufträge auch anzunehmen. Und ein wenig spielte sicher auch eine romantische Vorstellung vom Digital Nomad eine Rolle, frei und ortsgebunden arbeiten zu können, so wie die Leute, von denen man immer mal wieder liest, die dank Internet Aufträge aus Deutschland bearbeiten, während sie auf Bali sitzen und Delikatessen aus zu Tellern gefalteten Palmblättern genießen. Nun ja. Ich sitze nicht auf Bali und ich spürte den ökonomischen Druck, der mit meinem und steten Einkommen verbunden ist, immer stärker. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es vielen so geht, die so arbeiten wie ich. Für die meisten meiner Autorenfreunde war das Schreiben nichts, das sie auf Dauer machen konnten oder wollten. Sie wollten eine Familie gründen und brauchten deshalb mehr Sicherheit, als ihnen das Dasein als freier Autor bot. Manche bekamen aber auch Festanstellungen in Agenturen, begannen in kleinen Redaktionen zu arbeiten oder kehrten dem Schreiben ganz den Rücken. Die andauernde Suche nach Aufträgen ging mir nicht nur an die Substanz und den Selbstwert, sondern ließ auch kleine Ersparnisse schnell schrumpfen, lief das Geschäft mal nicht so gut. Also versuche ich mittlerweile, mir Langzeitprojekte zu suchen, die mindestens 3 Monate, besser noch ein halbes Jahr laufen. Kurzzeitprojekte, wie dieses hier, nehme ich nur noch an, wenn sie meinen Lebenslauf aufwerten oder Spaß versprechen. Ich weiß, das ist riskant. Eine Garantie, auf diesem hart umkämpften Markt auf diese Weise bestehen zu können, gibt es nicht. Jedes Mal, wenn ein solches Projekt endet, fällt es mir schwer, mich davon zu verabschieden. Nicht nur fällt ein großer Teil des Einkommens quasi von heute auf morgen weg. Auch von liebgewonnenen Kollegen muss ich mich verabschieden. Auch für meine Partnerin ist das Ende eines gut bezahlten Projekts nicht immer leicht. Mit jemandem zusammen zu sein, der nur wenige Monate im Voraus planen kann und am Ende des Jahres Angst hat, seine Steuern nicht zahlen zu können, ist nichts für jedermann. Ich habe das große Glück, eine Partnerin zu haben, die die Vorteile meines Freelancer-Daseins schätzt. Zum Beispiel: Ich arbeite von zu Hause und verpasse somit fast nie den Paketboten. Hausarbeiten erledige ich in meinen Pausen und da ich mir die Fahrzeiten zu einem Arbeitsblatt spare, habe ich genügend freie Zeit, um mich auch um die Einkäufe zu kümmern. Ich habe einen sparsamen Lebensstil. Ich kaufe mir keine teure Kleidung, Technik oder andere Luxusgüter. Vielleicht hätte ich im Moment sogar die Mittel dafür, aber Geld, was andere für Luxusartikel ausgeben, spare ich lieber. Schließlich weiß ich selten, wie mein Kontostand in 6 Monaten aussehen wird. Langfristig Projekte vorzuplanen ist in der schnelllebigen Freelancer-Branche nicht in der Form üblich, wie es bei anderen selbstständigen Gewerbezweigen ist. Ich gehe nicht oft aus und wenn, dann versuche ich, wenig Geld auszugeben. Mit meiner Partnerin wohne ich in einer Zweiraumwohnung, nicht weit vom Zentrum Berlins, in der ich ein Arbeitszimmer habe, das ich anteilig von der Steuer absetzen kann. Doch sollten wir Kinder planen und deshalb in eine größere Wohnung umziehen müssen, wird meine Freundin, die wesentlich mehr verdient als ich, wahrscheinlich einen höheren Anteil der Mietkosten tragen müssen. Es kommt darauf an, was die Auftragslage und damit mein Verdienst hergibt. Durch meine Arbeit bin ich zeitlich relativ flexibel, in den Urlaub fahre ich aber trotzdem nicht sehr oft. Meistens besuche ich Urlaubsorte, an denen ich Menschen kenne, um mir die Hotelkosten zu sparen. Rücklagen zu schaffen ist in meiner derzeitigen Position kaum möglich. Ein Auto oder gar eine Immobilie zu kaufen, scheint mir auf absehbare Zeit unerreichbar. Und umso länger man sich von diesem Gedanken entfernt, umso mehr schwinden die Träume von Anschaffungen oder einer Alterssicherheit. Bei aller Unsicherheit weiß ich den Vorteil der Freiheit zu schätzen. Hätte ich gewollt, ich hätte eine Karriere als Jurist verfolgen können. Vielleicht hätte ich auch als Autor oder Texter ein festes Angestelltenverhältnis gefunden, aber auch die versprechen nicht immer viel mehr Geld und Sicherheit. Zum Beispiel hatte ich das Angebot, als Content Manager in einer Textagentur zu arbeiten. Für 40 Stunden Arbeit die Woche sollte es 20.000 Euro brutto im Jahr geben. Nicht gerade verlockend. Denn Freelance-Autoren, die keine 9-to-5-Jobs wollen und flexibel arbeiten, sind meiner Erfahrung nach fähig, das Doppelte zu verdienen. Sie müssen nur wesentlich mehr Zeit investieren und dem psychischen Druck gewachsen sein. Ich habe mich mit meinem Status angefreundet. Es ist das, was ich bin.